Der israelische Film Use war ein Geheimtipp bei der letzten Berlinale. Bevor nun schon die nächste Ausgabe der internationalen Filmfestspiele in Kürze losgeht, kommt der Film auch bei uns in die Kinos. Der Regisseur Tom Choval erzählt in seinem Debüt die Geschichte zweier Brüder, die ein Mädchen entführen, um ihrer Familie aus der dauernden Finanzkrise zu helfen. Also kein Armeefilm oder ein filmischer Kommentar zum Nahostkonflikt, weil der für einen jungen Filmemacher vielleicht auch schon zu selbstverständlich ist. I wanted to show that the weapon is something that when you get it, it's Die Waffe hatte natürlich eine große Bedeutung, aber man wächst damit auf in Israel. Du wirst sozusagen zum Mann durch diese Waffe, mit dieser Waffe. Und wenn du jetzt jemand bist, der sehr leidenschaftlich, sehr emotional reagiert, dann kann man mit dieser Waffe auch schreckliche Dinge tun. Diese Brüder sind ja keine Kriminellen. Sie wollen ja nicht bewusst etwas Schlechtes tun. Sie befinden sich nur in einer verzweifelten Situation. Und das ist nicht normal. Und das wollte ich eigentlich zeigen. Und in Israel andererseits wird es als normal empfunden, dass jemand mit einer Waffe zum Beispiel an einer Busstation sitzt oder im Bus damit fährt. Und daran hat sich jeder gewöhnt. Und das, was wir Israelis irgendwie als eine normale Situation empfinden, ist eben nicht normal. Und genau das wollte ich eigentlich auch mal zeigen. But I wanted to emphasize that maybe if you look at it a little bit different, it isn't. Der israelische Filmemacher Tom Choval. Anke Lewicke, ist denn diese Selbstverständlichkeit, die er da schildert, mit der die Menschen im Nahen Osten mit Gewalt leben, auch in den Film eingeflossen? Ja, auf alle Fälle. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass Gewalt oder der Hang zur Gewaltbereitschaft dort ja zum Alltag gehört. Und die Waffe, von der er eben erzählt hat, sobald ein Israeli in der Armee ist, darf er ja die Waffe mit nach Hause nehmen. Also sie ist einfach da. Und deshalb kann man sagen, die Gewaltbereitschaft, die schreibt sich eigentlich in allen Biografien ein. Und ich glaube, dass dadurch die Hemmschwelle einfach geringer wird. Und hier geht es ja um zwei junge Menschen, die eben ein anderes Mädchen entführen, weil sie das Geld für ihre Eltern brauchen. Also der Vater ist arbeitslos geworden, steht auch stellvertretend für eine israelische Mittelschicht, die immer mehr verarmt. Er kann den Kredit nicht mehr abbezahlen für die Wohnung. Man will irgendwie helfen, aber der eine ist eben bei der Armee, der andere noch in der Schule. Also was tut man? Man entführt ein Mädchen, weil man eben auch einfach so den Zusammenhang verloren hat, was man einem anderen Körper antun kann. Also ich glaube, da ist einfach eine andere Selbstverständlichkeit einfach in der israelischen Gesellschaft, also weil man einfach auch damit richtig groß geworden ist. Es ist ja eben ein Land, was immer im permanenten Ausnahmezustand ist. Das heißt, man bekommt von dem Land auch durch diesen Film nochmal ganz andere Eindrücke. Das finde ich auf alle Fälle, weil es gibt eben diese jungen israelischen Regisseure, die sich jetzt mehr einfach darauf konzentrieren, auf die sogenannten innerisraelischen Konflikte. Wir hatten schon Policemen, da ging es eben um junge Menschen, die in den Klassenkampf ziehen, also die anders als Demonstranten aufmerksam machen auf die sozialen Konflikte. Hier geht es eben um eine Hilflosigkeit und man sieht eben Israel hier nochmal in einem ganz anderen Licht als in den ganzen anderen Filmen, die ja immer um den Nahostkonflikt kreisen. Und was ich aber auch so bewundere an diesem Regiedebüt, ist, es schafft der Regisseur, das ist einerseits ein Thriller, natürlich ist man die ganze Zeit bei den Jungs, man weiß aber auch, dass das eine ungeheuerliche Tat ist, dann ist der Film wieder ein Sozialdrama, weil eine längere Aufnahme auf das Gesicht des Vaters, man sieht die ganze Müdigkeit, man spürt seine Perspektivlosigkeit und wenn die Familie dann mal draußen ist, dann spürt man einfach auch schon im Bild, dass sie immer so ein bisschen am Rande gedrängt ist. Und dann arbeitet der Film aber auch noch mit schwarzem Humor. Und da wird er dann auch wieder zum Gesellschaftskommentar, weil dann lernt man ein Land kennen, das so damit beschäftigt ist, das Selbstbild aufrechtzuerhalten, dass es die eigentlichen Sorgen und Nöte der Bewohner einfach übersieht. Im zweiten Film, den Sie für diese Woche ausgesucht haben, da geht es auch um zwei Brüder und ihre Familie. Aber der Nordstrand, so heißt der Film von Florian Eichinger, ist ansonsten ja doch was ganz anderes, oder? Ja, das ist der zweite Teil von Florian Eichingers Trilogie über die häusliche Gewalt. Und am Anfang gibt es einen kleinen Prolog. Da sieht man die beiden Brüder noch als Kinder, machen sich so an der Hausbar der Eltern zu schaffen. Dann kommen die Eltern nach Hause, die Mutter verzieht sich, die Kinder gehen in Hab-Acht-Stellung. Und der Vater baut sich auf, dann Abblende und man ahnt ungefähr, was da passiert ist und dann sehen sich die beiden Brüder nach Jahren wieder eben im Elternhaus, da an diesem einsamen Nordstrand. Man erfährt, dass die Mutter im Gefängnis war, weiß aber noch nicht so richtig, warum. Man spürt, dass zwischen den Brüdern eine unheimliche Spannung einfach herrscht. Der eine will das Haus verkaufen, der andere möchte eine Versöhnung. Und so kriegt man einfach mit, dass in der Vergangenheit ein dunkles Geheimnis liegt. Und mit dem Film umkreist auch der Zuschauer das. Und man muss so ein bisschen so eine kriminalistische Arbeit leisten, um zu dem eigentlichen Geschehen vorzudringen. Und ist das auch ästhetisch interessant und spannend gemacht? Ich finde es ganz interessant, weil Nordstrand, das ist eben so eine Einsamkeit und dadurch kriegt der Film so einen ruhigen, konzentrierten Rahmen. Ich finde immer, wenn er bei den beiden Brüdern bleibt, ist der Film sehr bei sich, aber dann gibt es eben noch so drehbuchhafte Ideen. Also einer der Brüder muss dann noch krank sein, dann taucht auf einmal die Jugendliebe auf. Das wirkt alles so, ach, das muss ich auch noch reinbringen. Da finde ich den Film nicht so gelungen. Aber trotzdem, was ich gut finde, ist, dass er das Drama der Kindheit nie auserzählt und dadurch die Dramatik des Traumas, also aber umso mehr hervortritt, weil wir es als Zuschauer einfach mehr erahnen. Und das finde ich eben ganz gut, wenn ein Film sich mehr vortastet, als eben alles in aller Drastik zu zeigen. Anke Lewicke stellte den israelischen Film Jus vor von Tom Schowall und den deutschen Film Nordstrand von Florian Eichinger. Beide Filme kommen in dieser Woche in unsere Kinos.